Die Stellungnahme des Sprechers des Außenministeriums der DFRK zum erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Hwasong-14 der DFRK, Endziel für die Vervollständigung der staatlichen Atomstreitkräfte, wurde am 17. Juli als offizielles Dokument der UNO-Vollversammlung und des UNO-Sicherheitsrates Nummer A71-977S 2017-589 verteilt.